Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unmittelbar nach der Ausstrahlung unserer monatlichen Sendung erreicht uns regelmäßig eine stattliche Anzahl Ihrer Reaktionen. Mal per Brief, mal als E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. Die inhaltliche Bandbreite Ihrer Kommentare sind vielfältig. Von der häufigen Nachfrage nach Musiktiteln und nach den vortragenden Bands oder Künstlerinnen über Verständnisfragen bis hin zu staunendem Lob ist gemeinhin alles dabei. Tatsächlich aber manchmal auch formale oder inhaltliche Kritik. Teilweise an einzelnen Textpassagen, auch mal an einem ganzen Sendungskonzept. Letztens empfahl uns sogar ein fassungsloser Zuhörer, umgehend in die Linkspartei einzutreten, bei dem reformistisch-sozialdemokratischen Murks, den wir hier verzapfen würden. Sie, die unsere Sendungen und auch unsere sonstigen Aktivitäten seit vielen Jahren verfolgen, wissen, dieser in der Tat zynische Vorschlag hat uns tief getroffen. Aber weil wir von dem japanischen Gedanken des Kaizens überzeugt sind, im Deutschen wird das als kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kurz KVP, bezeichnet, weil wir also der unverbrüchlichen Überzeugung sind, dass wir Ihre Wünsche und Erwartungen in den Mittelpunkt unserer redaktionellen Überlegungen stellen müssen und auch wollen, haben wir uns auf die Suche begeben nach einer Methode, wie wir diese Wünsche und Erwartungen erfahren und verstehen können. Denn Sie, liebe Zielgruppe, sind das A und O unseres Schaffens, der Mittelpunkt unseres Wirkens. Ihre Bedürfnisse sollen für uns Orientierung sein. Und um das also besser als bislang hinzubekommen, haben wir uns entschieden, eine innovative Methode aus den USA anzuwenden und quasi zu verinnerlichen. Ihre Bedürfnisse, liebe Zuhörerinnen, gleich welchen Geschlechts, haben wir mit den Werkzeugen des sogenannten Design Thinkings erhoben, ausgewertet und daraus eine Struktur erarbeitet, mit der wir in Zukunft unsere Sendungen gestalten werden. Allen, die daran teilgenommen haben, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Da wir uns im Zuge dieses Lernprozesses zur Transparenz verpflichtet sehen, wollen wir Ihnen die wirklich spannenden Ideen des Design Thinkings in dieser Sendung vorstellen. Das sogenannte Design Thinking, mit dem wir uns in der heutigen Sendung beschäftigen, ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen führen soll. Ziel ist dabei, Lösungen zu finden, die aus Anwender-, Nutzer- oder auch Kundensicht überzeugend sind. Im Gegensatz zu anderen Innovationsmethoden wird Design Thinking teilweise nicht als Methode oder Prozess, sondern als Ansatz beschrieben, der auf den drei gleichwertigen Grundprinzipien Team, Raum und Prozess beruht. Design Thinking basiert auf der Annahme, dass Probleme besser gelöst werden können, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einem die Kreativität fördernden Umfeld zusammenarbeiten, gemeinsam eine Fragestellung entwickeln, die Bedürfnisse und Motivationen von Menschen berücksichtigen und dann Konzepte entwickeln, die mehrfach geprüft werden. Das Verfahren orientiert sich an der Arbeit von Designern, die als eine Kombination aus Verstehen, Beobachtung, Standpunktdefinition, Ideenfindung, Prototypenentwicklung und Testen verstanden wird. Zugleich steht das Wort Thinking dafür, dass wie bei einem Forschungsprojekt faktenbezogen die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Innovationen systematisch untersucht werden. Nach einem anderen Verständnis bedeutet Design Thinking, jeder Prozess, der die Methoden von Industriedesignern auf Probleme anwendet, die über das Aussehen eines Produkts hinausgehen. Design Thinking vereint also drei grundlegende Kernaspekte: Nutzen, Umsetzbarkeit und Marktfähigkeit. Es werden dementsprechend der Nutzen für den Menschen, die technologische Umsetzbarkeit und die wirtschaftliche Marktfähigkeit in Einklang gebracht, um eine perfekte Innovation entstehen zu lassen und das Problem einwandfrei zu lösen. Alle Punkte sollten gleich gewichtet werden. Und nach diesen Prinzipien haben wir unsere zukünftigen Sendungskonzepte aufgebaut. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight I know it's not right, every time that you're up. I cannot be bothered. Die 6 grundlegenden Schritte des Design Thinkings, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen sich folgendermaßen beschreiben. Verstehen. Das zu Beginn stehende Problem wird bestenfalls mit einem Team aus mehreren Personen definiert. Wichtig ist dabei, ein allgemeines Verständnis zu schaffen und alle Beteiligten auf denselben Stand zu bringen. Konkrete Fragen können zum Beispiel sein: Was soll neu entwickelt werden? Für wen soll die Entwicklung relevant sein? Welche wesentlichen, aktuellen oder zukünftigen Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden? Welcher Endzustand soll durch die Lösung erreicht werden? Beobachten. Beim Beobachten geht es darum, sich in den Kunden hineinversetzen zu können. Eine Analyse des Willens des Kunden ist zum Beispiel durch ein Interview oder Rollenspiele möglich. Dabei ist es wichtig, den Kunden reden zu lassen. Gutes Zuhören ist der ausschlaggebendste Teil der Arbeit, denn sonst können Missverständnisse entstehen. Die Wünsche des Kunden stehen immer im Vordergrund. Dies haben wir in unseren Befragungen, Sie erinnern sich, liebe Hörerinnen und Hörer, getan. Standpunkt definieren. Die Ergebnisse der ersten beiden Schritte werden vereint. Techniken wie Personas oder Point of View werden dazu verwendet, den Standpunkt bildlich wie schriftlich zu definieren. Ideen finden. Zu Beginn der Ideenfindung steht ein allgemeines Brainstorming, in dem jegliche Ideen, seien sie noch so verrückt oder utopisch, zusammengetragen werden. Die Resultate werden strukturiert und nach Prioritäten sortiert. Dabei sind Fragen nach der Effizienz, der Umsetzbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Ideen von Bedeutung. Ebenfalls ist ein Blick zur Konkurrenz nicht unüblich. Prototyp. Ein Prototyp wird zu Anschauungszwecken erstellt. Perfektion und Vollendung sind dabei unbedeutend. Wichtiger ist, je einfacher, desto besser. Der Kreativität wird freien Lauf gelassen. Techniken, die beim Prototyping zum Einsatz kommen, sind unter anderem Wireframes, Post-its, Rollenspiele, Storyboards oder Modelle. Ausgerichtet wird der Prototyp auf die Bedürfnisse des Kunden. Wichtig ist, dass dieser sich anhand des Prototyps die Lösung seines Problems vorstellen kann. Testen. Zuletzt muss das Erarbeitete getestet werden. Dabei spielt Feedback eine wichtige Rolle. Außerdem ist Flexibilität gefordert. Funktioniert eine Idee nicht, darf sie auch verworfen werden. Kunden werden bei Tests mit den Prototypen genau beobachtet. Anhand ihrer Reaktion entwickeln sich weitere Ideen und Verbesserungen. Design Thinker sind bei diesem Schritt ebenfalls offen für neue Anregungen. Wird bei einem Test ein Mangel festgestellt, wird dieser eliminiert und die Schritte mit dem verbesserten oder neuen Prototypen wiederholt. Es ist durchaus üblich, dass es bei neuen Produkten mehrere Testphasen gibt, bis der Kunde zufrieden ist und das Produkt freigegeben werden kann. Die Umsetzung dieser Schritte hat uns bei der Konzeption neuer Sendungskonzepte unter enger Beteiligung unserer Kunden, nämlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen enormen Schritt nach vorn gebracht. Aber woher kommt dieser in jeder Hinsicht innovative Ansatz der Problemlösung jedweder Art? Dazu gleich mehr. Thank you. Entwickler und Vertreter der Methode des Design Thinkings sind die drei Stanford-Professoren Terry Winograd, Larry Liefer und David Kelly, der Gründer der Design- und Innovationsagentur IDEO, die das Konzept auch vermarkten. 2003 gründeten sie in Stanford die D-School. Durch die Unterstützung von SAP-Gründer Hasso Plattner wurde die D-School in Palo Alto im Oktober 2005 in Hasso Plattner Institute of Design umbenannt. Nach dem Vorbild dieses Instituts nahm im Oktober 2007 die HPI School of Design Thinking am Hasso Plattner Institut in Potsdam den Studienbetrieb auf. Im März 2015 startete IDEO mit IDEO U, das Online-Bildungsprogramm zu Design Thinking. In einem mit 16 Millionen US-Dollar ausgestatteten HPI Stanford Design Thinking Research Programm unter Leitung von Larry Liefer, Stanford, und Christoph Meinl, Potsdam, werden Forschungsprojekte zum Design Thinking durchgeführt. Nun haben wir in dieser Sendung bereits erwähnt, dass wir mit dieser Methode in der Weiterentwicklung unserer Sendungen überaus erfolgreich waren. Aber um die Faszination dieses Innovationsansatzes zu verstehen, müssen wir einen Blick auf diejenigen Organisationen und Unternehmen werfen, die ebenfalls diesen Ansatz verfolgen bzw. sich mit diesem kontinuierlich verbessern. Dabei stoßen wir auf so renommierte Namen wie die SAP SE oder den Hannoverschen Zoo, aber auch die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, Volkswagen und Airbnb reihen sich in die illustre Riege der Design-Thinking-Apologeten ein. Interessanterweise ist eine Organisation ganz vertieft in die beschriebenen Innovationsprozesse, die man zunächst auf dieser Liste nicht erwartet hätte. Es ist die weltweit größte organisierte Arbeitnehmervertretung, die Industriegewerkschaft Metall. eine Teil bezeichnet das Design Thinking als, Zitat, agilen Arbeitsansatz, der sich an den Bedürfnissen der Nutzerinnen oder Kundinnen orientiert. Nachdem diese Redaktion selbst die Gelegenheit hatte, an entsprechenden Workshops der Metallgewerkschaft teilzunehmen und wir dort die Begeisterung erfahren haben, mit der die Design Thinking Methoden auf gewerkschaftliche Fragestellungen angewendet wurden, hat auch uns das agile Fieber gepackt. Die IG Metall preist intern eine neue Kultur des Zuhörens, des Ohrs an der Basis. So gesehen verspricht das Design Thinking für die Gewerkschaft eine offensichtlich bisher nicht eingeübte basisdemokratische Struktur. Das mag Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun zunächst einmal banal vorkommen, aber Sie sind gegebenenfalls bereits langjährig erfahren in eben diesen basisdemokratischen Prozessen und unter Umständen der Meinung, dass, wenn man eine Klientel vertritt und erfahren will, was diese so umtreibt, man halt fragen muss. Das aber, glauben Sie uns, ist eine Herangehensweise, mit der die IG Metall noch nicht allzu viel Erfahrung hat. Ein klitzekleines weiteres Problem der Verlagerung materialistischer Analysen und politischer Positionierungen in die Sphäre der agilen Innovationsproduktion ist, dass man bei lauter Freude über das Kennenlernen der Wünsche und Erwartungen seiner Zielgruppe, zum Beispiel der Gewerkschaftsmitglieder, die Rolle der Organisation im Meinungsbildungsprozess nicht mehr hinterfragt bzw. nicht mehr hinterfragen kann. Mit anderen Worten, die politische Ausrichtung der Organisation spielt bei diesem Ansatz keine Rolle mehr. Nur noch die Wünsche der Kundin. Mit diesem Problem hatte auch diese Redaktion zu kämpfen. Unsere Lösung des Problems, oder nennen wir es lieber Herausforderung, Challenge, lautet: Wir wollen noch mehr zuhören, nah bei Ihnen sein, möglichst auf indoktrinierende politische Statements verzichten, um uns in Zukunft ganz Ihren Sorgen und Nöten zu widmen und daraus dann eben Produkte, sprich Sendungen, zur Verfügung zu stellen. Wer hier nun sektenähnliche Iterationsskurrilitäten vermutet, liegt dennoch völlig falsch. Made me realize. to ask about. So don't ask. Selbstverständlich gibt es bei der nutzerorientierten Methode des Design Thinkings auch eine Reihe von Kritikern und Kritikerinnen. Adrian Daub, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University, schreibt in seinem Buch, was das Valley-Denken nennt. David M. Kelly, der, wie bereits erwähnt, einen Lehrstuhl in Stanford hat und die Designfirma Ideo leitet, ist einer der Apostel des Design Thinking. Er hat wesentlichen Anteil an der Selbstdarstellung und Vermarktung des Silicon Valley seit den 80er Jahren. Kelly leitet das Hasso-Plattner Institute of Design in Stanford, das auch als D-School bekannt ist und darf bei keinem TED-Talk und keiner Entwicklerkonferenz fehlen. Something's happened in the last 18 years since Richard started TED, and that's that people like us, I know people in other places have caught on to this for a long time. In einem TED-Talk im Jahr 2002 beschrieb Kelly anhand zahlreicher Beispiele, wie das Design Thinking den Tech-Sektor veränderte und gab unabsichtlich ein Beispiel dafür, was in diesem Sektor als Denken gilt. Die Technologieunternehmen, erklärte Kelly seinen Zuhörerinnen, konzentrierten sich seit langem auf Produkte und Objekte. Aber in den letzten Jahren sei man ein wenig in Maslows Bedürfnishierarchie aufgestiegen und konzentriere sich im Design mehr auf den Menschen. We've kind of like climbed Maslow's hierarchy a little bit. And so we're now focused. Eine interessante Darstellung, keine Frage. Aber warum Maslows Bedürfnishierarchie? Mit der Idee, die Kelly beschreibt, haben sich viele Philosophinnen herumgeschlagen, darunter die gesamte Schule der Phänomenologie. Aber ausgerechnet Maslow tat es nicht. Der Kontext zeigt, dass Kelly offenbar einfach sagen will, dass die Designerinnen früher eine bestimmte Vorstellung von Objekten hatten und jetzt begonnen haben, sich eine andere, komplexere Vorstellung davon zu machen, weil sie beim Design von Produkten jetzt Verhalten und Persönlichkeit berücksichtigen. Sie haben erkannt, dass die Beziehung der Menschen zu Objekten komplizierter ist, als sie in der Vergangenheit annahmen, so weit, so gut. Aber warum beruft sich Kelly auf den Psychologen Abraham Maslow, um dieses Argument vorzubringen? An diesem Punkt beginnen wir zu begreifen, was der Tech-Sektor für gutes Denken hält. Kelly sagt nicht, der Philosoph Martin Heidegger erklärte, die Subjektivität könne nur als in der Welt sein verstanden werden. Er beruft sich nicht auf eine philosophische These, die mit seiner Argumentation zu tun hat, aber auf das Publikum eines TED-Talks ein wenig befremdlich wirken könnte. Stattdessen führt er einen Terminus der populärwissenschaftlichen Psychologie ins Feld, der so etwas wie ein stehender Begriff geworden ist, seit Maslow sie im Jahr 1943 begründete. Und die Art und Weise, wie er Maslow ins Spiel bringt, scheint ebenfalls bedeutsam zu sein. Kelly hält nicht inne, um Maslow zu zitieren oder seine Theorie im Detail zu erklären. Eine flüchtige, beinahe ornamentale Anspielung muss genügen. Abraham Maslows Bedürfnishierarchie haben übrigens auch wir in unserer Sendung 219 zum Recht auf Wohnen als Grundüberlegung herangezogen. Das Buch, aus dem hier zitiert wurde, steht derzeit hoch im Kurs. Die FAZ freute sich noch im April, dass der Autor, wie sie schrieb, auf steile antikapitalistische Thesen verzichtet. Dennoch ist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beizupflichten, wenn sie den Autor dafür lobt, dass dieser, Zitat, anschaulich zeigt, wie aufgeblasen und am Ende konventionell die Slogans sind, die in den Wirtschaftsmedien ebenso Verwendung finden wie in Büchern über und von Technologiehelden wie Steve Jobs und Peter Thiel. Die von Daub diagnostizierte Verachtung für den Inhalt macht es offenbar leicht, revolutionär zu sein, ohne irgendwas zu revolutionieren. Das mag eine Unterschätzung der Digitalisierungsindustrie sein, trifft aber mit Blick auf ihre Rhetorik den Nagel auf den Kopf, schreibt die FAZ. Und zu dieser Rhetorik gehört eben auch das Design Thinking. Design Thinking, die Methode, mit der die IG Metall ihre Mitglieder besser verstehen und deren Anzahl steigern möchte, ist eng verbunden mit den Begriffen Agilität und Disruption. Dahinter steckt die Vorstellung, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Zugänge zu Innen- und Außenwirkung können nur mit gleichsamen neuen Methoden und Strukturen entstehen. Wer in seiner Organisation Kreativität, Neugier und Zielgruppenempathie vermisst, braucht, wie es in dem sektenartigen Begriffsgeschwurbel des Design Thinkings heißt, das richtige Mindset. Was man in diesem Zusammenhang selbstverständlich keineswegs gebrauchen kann, wäre eine Diskussion über die gesellschaftlichen Bedingungen der vermissten Eigenschaften. Was man dagegen sehr gut brauchen kann, ist eine Erzählung, ist ein Mythos, ist ein Image von der revolutionären Produktentwicklung mit gleichsam revolutionärem Ergebnis auf Basis revolutionärer methodischer Ansätze. Noch einmal der gebürtige Kölner Adrian Daub. Nehmen wir beispielsweise Uber und Lyft. Diese beiden Personenbeförderungsunternehmen sind, zumindest für die User, flexibler und billiger als die Taxiunternehmen, denen sie langsam den Garaus machen und gerade deshalb beliebt bei großen Investmentfonds. Der Hauptgrund dafür ist, dass ihre Fahrerinnen selbstständige Unternehmerinnen sind, die keinerlei Verhandlungsmacht haben, keine Lohnzusatzleistungen erhalten und kaum gesetzlichen Schutz genießen. Alles, was diese Unternehmen tun, von den Vergütungsplänen für ihre Auftragnehmerinnen bis zu der Art und Weise, wie ihre Algorithmen zur Zuteilung der Fahrten allem Anschein nach gelegentliches Fahren bestrafen, dient in Wahrheit dazu, ihre Fahrerinnen Stück für Stück in eine Vollzeitbeschäftigung zu drängen, die aber nicht als Vollzeitbeschäftigung bezeichnet werden darf. In dem Augenblick, in dem Klarheit über diese Verhältnisse herrscht, werden diese Unternehmen zahlreichen Regeln unterworfen werden, womit ihre Rentabilität noch weiter sinken wird und sie mit einiger Sicherheit vom Markt verschwinden werden. Aber bis zu diesem Moment werden sie uns unablässig erzählen, dass sie anders und neuartig sind und dass wir sie falsch verstehen, wenn wir die herkömmlichen Wirtschaftskategorien auf sie anwenden. If I'm gonna spend all my time with you, you gotta be my friend. If I wanna be all alone with you, I gotta feel your hand. And whenever we see light outside, we gotta let it in. Okay. need you to tell me you can never be heard. I gotta be somewhere, you know, with no one to desert. Die Wochenzeitung Jungle World schrieb bereits vor einigen Jahren: Startups entwickeln selten neue Technologien. Sie erfinden vor allem neue Geschäftsmodelle. Plattformkonzerne wie Uber zum Beispiel nutzen zwar neue technische Möglichkeiten, haben aber kein neues Produkt und keine neue Dienstleistung zu bieten. Sie zentralisieren lediglich bisher verstreut stattfindende Geschäftstätigkeiten und sorgen so für verschärfte Kontrolle und Ausbeutung der Lohnabhängigen und prekär Beschäftigten. Diesem Modell folgt auch Flixbus, eines der erfolgreichsten deutschen Startups, das vor einigen Jahren von jungen Unternehmensberatern gegründet wurde und mittlerweile die Fernbusbranche beherrscht. In einer Selbstdarstellung spricht Flixbus von einem quirligen Startup-Team, das den Mobilitätsmarkt in Europa in den letzten Jahren nachhaltig durcheinandergewirbelt habe. Das Geschäftsmodell sieht dagegen sehr traditionell aus. Flixbus zentralisierte die Fahrgastvermittlung und lagerte alles Übrige an Subunternehmen aus, deren Profitmargen so winzig sind, dass gesetzliche Vorgaben und Arbeitsschutzrichtlinien bis aufs Äußerste ausgereizt und regelmäßig gebrochen werden. Die Gewerkschaft Verdi berichtete von 13- und 15-Stunden-Schichten für Busfahrer. Flixbus ist inzwischen Monopolist. Nicht, weil die Firma am innovativsten war, sondern weil sie über den Druck auf die Subunternehmen mehr aus den Beschäftigten herauspressen konnte als ihre Konkurrenten und dazu noch genug Kapital hatte, um den Preiskampf durchzustehen. Die Legende vom sogenannten Entrepreneur, Gründer oder Start-up-Unternehmer als Fackelträger des Fortschritts hat also wenig mit der schäbigen Realität zu tun. Ein oft genannter Stichwortgeber ist der Ökonom Josef Schumpeter, der den innovativen Entrepreneur ins Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung stellte. Den dem Kapitalismus immer schon innewohnenden Zwang, Lohnkosten zu senken und die Produktion zu rationalisieren, um sich im Konkurrenzkampf zu behaupten, projizierte Schumpeter auf einzelne heroische Individuen. Diese seien mit ihren Visionen für die kreative Zerstörung verantwortlich, die dem Kapitalismus seine Dynamik gebe. Ganz ähnlich wird in der derzeitigen Entrepreneursideologie, die in Wirtschaftsmagazinen und Gründerzirkeln vorherrscht, die Rolle des visionären Einzelnen gedacht. Disruption bezeichnet dabei den Vorgang, wenn ein junger, wilder Ausbeuter bisher existierende Ausbeutungsverhältnisse zerstört, um sie durch profitablere zu ersetzen. Feind der innovativen Disruption ist dabei häufig staatliche Regulierung und das Arbeitsrecht. So besteht Übers Beitrag zur Innovation des Taxigeschäfts darin, sich nicht an die für die Branche geltenden Gesetze zu halten. Und so landet man, liebe Nutzerinnen und Nutzer des freien Radios, am Ende eben doch wieder ganz trivial bei den ökonomischen Verhältnissen. Design Thinking, hin oder her. Juliana, calm down. You know he's about to leave, but don't panic. Don't give him the satisfaction that you can't handle it. Breathe, it'll be okay. And Harper, hold on to the piece you know he's gonna try to take when he's gone. And you know exactly where he'll try to take it from. Breathe. It'll be okay. Just put on your best shoes and stride the fuck around like you've got nothing to lose. Show off, show off, show off your best moves and do it with a smile so he doesn't know it's put on, put on, put on. Put on, put on. Don't think about his lips. How every time he'd kiss you, you'd tremble. try to only think about the bad things you remember. Breathe, it'll be okay. I guess this is the time to remind you sometimes what's going through your head is just a temporary situation, and light will soon be shed. Oh, just put on, put on, put on your best shoes and strive the fuck around like you've got nothing to lose. Show off, show off, show off your best moves and do it with a smile so that no one knows. It's put on, put on, put on, put on, put on, put on, yeah, put on, put on, put on, put on, put on. And Katie, calm down, you know there'll come a time you think you can't handle it, but dig deep and know that you can handle it. Breathe, be okay. And Eva, hold on to everything you know to be true. Don't let the wolves get the best of you. Breathe, you're gonna make it through. So just